Das lehnt er gerade ab. Und in der Form war das in der 69 oder so das Beliebteste von beliebt. Und zum Beispiel der Wolfs von der Schmiere, erinnere ich mich, beim Ostermarsch. Der war zwar total unfähig, die Waffe zu ergreifen, hat aber sofort gesagt, wenn er in Südamerika wäre, würde auch die Waffe ergreifen. Aber ihr kennt doch für die Verfassung. Das war das Geläufigste von Geläufigen. Jetzt Kaushaar erklärt Folgendes zu der Strategie von Dutschke. Also dieses Zitat im Spiegel, was wirklich eines der bekanntesten ist, kommt gar nicht vor. Die Gegend, die Universität ist dabei für ihn, Dutschke, das schwächste Glied. Von dem aus mit dem langen Marsch durch die Institutionen begonnen werden soll. Die Universität ist ein Fokus, von dem kleinste homogene Guerilla-Einheiten ihren Ausgang nehmen sollen. Diese Guerilla-Einheiten sind für ihn das treibende Moment der Gesamtsituation. Mit ihnen soll in einem langen Prozess die Aufstandsphase der Revolution eingeleitet werden. Dafür müsse ein urbaner militärischer Apparat aufgebaut werden. Das ist in Notizen nach der 3 der Fokustheorie in der dritten Welt und ihre Neubestimmung Metropol, Blatt 1 bis 3 und datieren. Aber der Witz ist, dass jedenfalls mir, wir haben es gerade vorher besprochen, im wöhnlichen Leben hat man lange als das Gewaltlose verstanden. Das heißt, geh jetzt nicht in den Untergrund, hab Kerosin im Kopf, du machst dein Examen und dein Referendar und im Innern des Apparats, da wühlst du. Ich war damals schon 5 Jahre im Innern des Apparats und wusste, wie schwer es wühlen ist, war deswegen nie ganz so überzeugt wie andere Leute. Aber jedenfalls ist im allgemeinen Bewusstsein langer Marsch und Gewalt sind wirklich Antithesen gewesen, entweder oder. Und mit irgendwelchen Zitattechniken, man weiß nicht, was nämlich in diesen 2 Blättern steht, bringt das wirklich das Entgegengesetzte zusammen. Dann, ein wichtiger weiterer Mitteilung, als der Fritz Teufel verurteilt werden sollte. Da erwähnt er irgendwann mal 1927 hätte er Justizpalast in Wien gebrannt, sagt aber dann zur Erklärung. Also was ich meine, ist ein massenhaftes Go-In. Wenn Fritz Teufel verurteilt wird und ins Zuchthaus kommt, dann werden wir Aktionen durchführen, die jenseits des bestehenden Rechts liegen. Wir wollen nicht die Häschen ins Gedächtnis wandern. Das hätte damals auch viele gesagt und sagten halt einfach, in einer Zeit wie damals Berlin, wo alles verboten war, kann ich schlichtweg nicht hoffen, legal auch nur den nächsten Schritt zu machen. Ich muss die Gesetze brechen. Was man aber nicht gleichsetzen darf mit dem, was dann im Konzept der Stadtgeräte und so propagiert wurde, als direkter Angriff gegen die Zentrale. Gut. Dann, nur damit ihr zu lang macht, am Schluss, was ich auch schon gesagt habe, dieses Mao-Zitat. Eine Revolution ist kein Stückchen sticken, auch kein Gastmahl, kein Bildermahl, oder sie kann nicht so fein, so gemächlich und zartfühlend sein, so maßvoll gesittet, höflich, zurückhaltend und großherzig durchgeführt werden. Die Revolution ist ein Aufstand, ein Gewaltakt, durch den eine Klasse die andere stürzt. Vollkommen richtig. Das ist etwa damals 30 Mal am Tag gesagt worden. Und wenn dessen Beweis wir noch um 20.000 Guerilleros gerade die Zeilen unsicher machen. Ja, das ist ein Satz, der ist derart trauerhaft allgemein gewesen, man konnte schon gar nicht mehr hören. Mit anderen Worten, das vielgerühmte Werklein ist wirklich zusammengebastelt aus 1000 kleinen Zitaten, die nur von dem Wille überhaupt zusammengehalten werden, einfach der Sache den Boden zu entziehen. Nicht als wäre Dutschke die größte Decker gewesen, aber was er damals geboten hat für so Leute in der Provinz, war einfach das Vormachen. Zum Beispiel das Spiegelbild, wie er über die Barrikade springt oder so. Und der Gestus von Entschlossenheit. Also inhaltlich hätte man schon damals mit den Charaktermaßen sagen können, warum ist er hier in Vietnam oder Duvalier in Haiti keine Charaktermaske. Die waren im Grunde ja noch viel austauschbarer als jeder andere. Aber das nur zu der Tendenz, auf das das ausläuft. So, das Letzte ist der an sich verdienstvolle Köhlen. Der steigert sich von Stunde zu Stunde immer mehr in die Wahnidee rein. Nicht nur, es hätte keine Isolationshaft gegeben, sondern das Wort Isolationshaft sei von ganz bösen Menschen, Hysterikern, erfunden worden. In seinem großen Rote Jahrzehnt sagt er zum Beispiel noch ganz milde, von der Ulrike Meinhofis in Köln-Ossendorf lag. Ja, man kann mir nicht absprechen, dass sie das so empfunden hat. Und nur in der Anmerkung bringt er das mit dem Hirntumor. Ihr wisst vielleicht oder erinnert euch, dass im Zusammenhang mit dem Fischerangriff die Tochter meiner Fröhl unseligerweise die Theorie wieder aufgegraben hat. Und die hat dann ganz recht gesagt, ist ja klar, wenn man Hirntumor hat, dann hat man so Empfindungen in der Zelle. Kein anderer hat sie.